Es ist ja wirklich zu dumm, dass es keine Schule für Kobolde gibt. Der Pumuckl wäre gerade im richtigen Alter, wenn es bei Kobolden sowas wie Alter gäbe, um etwas zu lernen. Lesen zum Beispiel. Er selber hätte auch Lust dazu, aber es geht halt mit der Lernerei immer etwas schief. Vielleicht muss das bei Kobolden so sein. Ich weiß es nicht. Ob es nun glaubt oder nicht, der Kobold hat diesmal wirklich den Versuch gemacht, lesen zu lernen. Und das kam so. Eines Mittags schrieb der Meister Eder Rechnungen an seine Kunden heraus. Er schreibt sie säuberlich mit der Hand. Der Pumuckl guckte dabei etwas ungeduldig zu. Hör auf, ich hab Hunger. Hm? Du sollst mit dem Federhalterwackeln aufhören. Herrschaftszeiten, nicht den Federhalter festhalten. Schau, was ich jetzt da für einen Fahrer reingemacht hab. Ja, das ist... Wie das ausschaut. Das schaut sehr schön aus. Okay. Jedenfalls viel schöner wie der arme Pumuckl-Magen, der ganz leer und bleich ist. Ach, Magen kann doch nicht bleich doch, sein. Doch, mein Magen kann das. Alle Klabautermägen können das. Hör jetzt bitte auf. Jetzt lass mich's wenigstens nur in das Kuvert reinstecken. Warum mussten du das da reinstecken? Ja, nein, weil sie das heute so gehört. Die Geschäftskuvert sind mir auch ausgegangen. Muss ich heute halt ein gewöhnliches nehmen. Heißt das Kuvert, deshalb Kuvert, weil es, wer kriegt das Kuh? Geh. Da ist doch lieber was. Da ist noch ein Stückel Apfelstrudel hint von gestern geweidert. Das bisschen Apfelstrudel, das reicht aber nicht für uns beide. Was isst du denn dann? Ja, ich mach mir noch Rühreier. Ich muss jetzt unbedingt einen Blick in die Zeitung werfen. Heute bin ich noch gar nicht dazugekommen. Zeitung lesen ist ja eigentlich noch viel langweiliger als Federhalter wackeln lassen auf Papier. Wenn's Schreiben dazu sagst, dann tust du leichter. Will ich mich aber nicht leicht tun. Will auch nicht, dass du Zeitung liest. Zeitung ist ganz dumm. Nein. Doch, das ist ganz dumm. Nein, das ist nicht dumm. Doch. Im Gegenteil, da werden wir gescheiter. Das glaube ich nicht. Da ja, müsstest Pumuckl. Ja du und alle Menschen jeden Tag gescheiter werden. Und, ja, und am Ende würden wir alle vor Gescheitheit platzen, ja. Weil ja kein Kopf von der ganzen Welt so groß ist, dass jeden Tag so viel Zeitungen in die Köpfe reingehen. Na ja, man vergisst ja auch wieder was, ne? Wenn du es wieder vergisst, dann brauchst du es ja gar nicht erst zu lesen. Guck du doch jetzt die dumme Zeitung weg. Na, man muss doch wissen, was auf der Welt passiert, nicht? Also die Amis, was machen Sie denn da jetzt wieder? Was machen Sie denn da für ein... Also diese Weltraumgeschichten, man möchte es nicht glauben. Ja. Ich will auch Geschichten nicht glauben mögen. Lies mal vor. Na, das hält mich viel zu lange auf. Aber die Russen sind schon auch nicht schlecht. Ja, was die sind da nicht... damit wieder vorhaben... Steht es nicht in der Zeitung, was Sie da damit wieder vorhaben? Nein. Musst du sie fragen, ne? Nein, jetzt lass mich doch lesen, Pumuckl. Iss dein Strudel, geh zu. Ich will nicht essen, ich will auch lesen. Wie macht man das, lesen? Ja, mit die Augen halt, ne? Mit die Augen. Meine Augen lesen, aber nicht... Ja, das glaube ich schon, weil du die Buchstaben nicht kennst. Die Politik ist schon so ein Handwerk, das man kennen muss. Ja. Also so geschleckte Herrin, das wäre nicht meine Sache. Buchstabe. Was ein Buch ist, das weiß ich ja, aber was ist ein Stabe? Du, ich will jetzt mal bitte wissen, was ein Stabe ist. Aber was willst du wissen? Ich will Staben kennen. Buchstaben und Zeitungsstaben und... Ach so, ja, mein Pumuckl, das hat doch gar keinen Sinn. Ich will auch wissen, was auf der Welt passiert. Und ich will auch... sagen, wenn mal nichts drinsteht, dass wer was vorhat und wenn man das Politikhandwerk lernen muss. Ja, wenn du die Buchstaben kennst, verstehst du noch lange nicht, was da drinsteht. Glaub mir's. Wenn du es verstehst, verstehe ich es auch, weil Kobolde sind nämlich kein bisschen dümmer als Menschenbolde. Ja, jawohl, und jetzt möchte ich einen Buchstaben kennenlernen. Also dann von mir aus. Also gib Obacht. Ja. Das alles, was da auf der Seite siehst, das sind Buchstaben. Ja, das sind Buchstaben. Zum große Beispiel und klein, das da. Das ist ein A. Ja? Das ist ein A. Verstehst du das? Und das da ist ein Buchstabe, der heißt B. B. B. Ja? B. Und was heißt das? Ja. A heißt A und B heißt B. Aha. Und immer wenn so ein Buchstabe dasteht, muss man A lesen. Und wenn so einer dasteht, wie der da zum Beispiel, dann muss man B lesen. Nein, beim B, da darfst du nur B. B. Ohne E sagen. Ja. Jetzt pass auf, Hummel. So, und jetzt suchst du mal alle A und alle B auf der Zeitungsseite. Ja, und die darf ich dann laut vorlesen? Ja, freilich, da bist du jetzt eine Zeit lang beschäftigt. Ja, das ist schön. Ja, A, lesen. A, B, B, B, A, B, A, Und das ist aber ziemlich langweilig. Und da ist überhaupt nichts zum Zit machen. Ja, mei, das geht nicht so schnell. Und wo steht denn jetzt Zit? Nirgends. Und warum nicht? Weil das kein Buchstabe ist, sondern nur mit der Zunge geschnalzt. Außerdem mache ich mir jetzt Rührei. Nein, nein, nein, wir wollen lieber Zeitung lesen. Das Politikbundesrichthandwerk. Also sowas, was machen's denn jetzt wieder da? Also das wäre ja nicht meine Sache. Du darfst jetzt kein Rührei machen! Ja, freilich, verhungern werde ich dir. Du kannst dich ja inzwischen beschäftigen. Schau, du kannst ja versuchen, solche Buchstaben abzuschreiben. Ja, das sind aber so viele Buchstaben. Warte, pass auf. Ich schreibe dir einen Satz auf. Ja, ja. Einen leichten. Ja. Einen, wo I und A, wo B auch drin vorkommt. Ja. Zum Beispiel, was nehmen wir denn da? Ja. Ich bin brav. Ja. Da sind zwei I und ein B und ein A drin. Mhm. Ja, das ist ein guter und ein leichter Satz. Das kannst du. Ja, und das ist auch ein ganz, ganz wirklicher und wahrer Satz. Ja, wenn du den fertig bringst. Dann ist er sogar sehr wahr. Hui, hui, und wie wahr der wird. Ich werde den jetzt überall hinschreiben. Untersteht dich. Doch, doch. Nein. Bloß auf das Papier da wäre geschrieben, gell? Ja. Und wenn's das ganz voll geschrieben hast, dann reden wir weiter. Ja, und wenn ich das ganz voll geschrieben hab, dann stecken wir es in so ein Kuvert. Ja, das sehen wir dann schon. Das machen wir dann. Du schmierst mir auf jeden Fall nichts in meine Sachen da, gell? Und die Kuvert lasst auch in Ruhe. Ich hab nicht mehr viel. Ja, in ein Kuvert tun wir es, aber dann danach. Ich schmiere nicht übrigens, sondern ich schreibe. So, ich bin nämlich ein Schreibe-Kobold, jawohl. Ein ich bin brav, schreibe Oberklabauter-Kobold, jawohl. Und schon machte sich der Pumuckl an die Arbeit. Den Bleistift hielt er wie einen Besenstiel und die Buchstaben sahen aus, als wären sie selbst kleine Kobolde. Aber mit etwas Fantasie konnte man durchaus den Satz »Ich bin brav« herauslesen. Der Meister Eder war recht zufrieden mit dem Pumuckl. Also, wenn's so weitermachst, du könntest Pfeigrot schreiben lernen. Ja, ich kann ja schon schreiben. Jeden Tag einen anderen Satz, das darf sich dann schon so zusammenleppern. Jeden Tag zwei andere Sätze. Ich will jetzt noch einen Satz schreiben, einen, der genauso schön und wahr ist wie »Ich bin brav«. Schau doch, was das für ein schöner Satz ist. Ich will Bier. Da sind gleich drei I drin. Ja, aber ich will aber kein Bier mit drei I drin, sondern mit Bier drin will ich. Bier ist doch bloß eins. Die anderen zwei sind in Ich bin. Verstehst du das? Nein, das verstehe ich nicht. Nachher ist es auch wurscht. Ich gehe jetzt in die Küche und mach mir mein Essen. Du kannst dich ja da damit beschäftigen. Ja. Du kannst die Rückseiten von dem Blattl da noch ganz voll schreiben, gell, Pumuckl? Ja, das mache ich, ja. Ich schreibe die Vorderseite voller brav und die Rückseite voller Bier. Wenn man brav schreibt, wird man brav. Und wenn man Bier schreibt, dann wird man durstig. Ist eigentlich komisch. Bis jetzt habe ich gedacht, dass man Bier bloß trinken kann. Und jetzt plötzlich kann man Bier auch noch schreiben. Ist eigentlich sehr seltsam. Der Pumuckl hatte die zweite Seite schnell vollgeschrieben, weil er die Buchstaben immer noch größer und größer machte. Er musste sich nach einem neuen Papier umsehen. Auf die herumliegenden Kuverts wagte er nichts zu schreiben. Aber steckte nicht in dem einen Kuvert ein Papier? Da darf ich ganz sicher draufschreiben. Da hat ja Meister Eder auch schon draufgeschrieben. Auf der Vorderseite Meister Eder und auf der Rückseite der Pumuckl mit Rückseitenbier. Das wird sich der Kunde aber freuen. Ich will Bier. So, Dalla. Ja, wie geht's dir denn mit dem Schreiben, Pumuckl? Fein geht's. Schau, hier. Ja, um Himmels Willen. Das ist ja meine Rechnung. Jetzt darf ich es nochmal schreiben, geh. Ja, und darf ich es dann auch nochmal draufschreiben, ja? Nein, das muss ich doch wegschicken. Das kriegt doch ein Kunde von mir. Ja. Was sich der denken, geh. Der wird sich denken, dass ich ein Bier will. Ja, und dass ich bin. Das habe ich aber doch gar nicht draufgeschrieben, dass du spinnst. Pumuckl, du darfst nie was auf meine Brief schreiben, geh. Oh, ganz gleich, ob sie im Kuvert sind oder so da liegen. Ich will aber auch was für ins Kuvert schreiben. Ich schreibe dir was in einem Kuvert, ja? Pumuckl. Das braucht's du nicht. Ein Kuvert braucht man nur, wenn man an fremde Leute was schreibt. Weißt, wenn's in einen Briefkasten gesteckt wird und wenn's niemand anderer lesen soll als der, den's angeht. Wenn ich dir aber was schreibe, was niemand anders als dich was angeht und wenn ich es dann in Briefkasten aber stecke. Aber schau, es ist doch gar niemand anderer da als du und ich. Du kannst mir ja doch nicht schreiben, was für dich ein Geheimnis ist. Oh, oh, oh, oh! Es gibt große Geheimnissätze. Okay. Ho, ho. Ja. Ich will mal nachdenken. Ich werde schon einen Satz finden, den nicht mal ich lesen darf. Ja, so da bin so ich geheimnissätzig ist der. Aber ich gehe jetzt wieder an die Arbeit. Kannst mir ja deinen Satz nachher runter in die Werkstatt bringen. Aber zuerst ohne Kuvert, gell? Ah, also ein Geheimnissatz, ein Geheimnissatz, ein Geheimnissatz. Der Meister Eder ist in seine Werkstatt gegangen und der Pumuckl saß da und dachte nach. Einen richtigen Brief im Briefumschlag zu schreiben, erschien ihm mit einem Mal das Interessanteste, was es gibt. Doch leider fiel ihm kein Satz ein. Da sah er die Zeitung. Da stehen so viele Worte und so viele Sätze und so viele Geheimnisse. Nur der Pumuckl weiß keinen Satz. Das ist sehr dumm. Aber wenn ich... Der Pumuckl ist gar nicht dumm, sondern entsetzlich schlau. Wenn ich einfach einen Zeitungssatz abschreibe, dann ist das ein Geheimnissatz, der mich nichts angeht. Und dann darf ich ihn in ein Kuvert tun und in den Briefkasten werfen. Das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt sofort. Und so fing der Pumuckl mit Feuereifer an, ein kurzes Wort aus der Zeitung abzumalen. Und noch ein kurzes Wort. Und dann rannte er damit voller Stolz zum Meister Eder. Ich habe einen ganz feinen Briefsatz. Was? Ich habe einen Kuvertsatz, einen Geheimnissatz. Schau mal, ja. Schau. Ui, ja, sehr schön. Nur was? Es ist so geheimnisvoll, dass nicht einmal ich verstehe. Vier, was das da? Ja. Und kalt, was das da? Ja, vier, kalt. Oh, und mich friert gleich, so kalt ist das. Ja. Und vier ist eine Zahl. Alle Zahlen sind große, große Geheimnisse. Vier ist 404.414 Geheimnis. Das muss schnell in ein Kuvert und ganz schnell in einen Briefkasten. Ja, von mir aus. Du darfst nicht lachen, du musst dich freuen. Ja und stöhnen darfst du auch nicht. Weißt, das ist ein bisschen viel verlangt. Wieso? Aber du es... Na, hab ich meine Ruhe. Das ist gar nicht viel verlangt. Und ich will dir auch nicht schreiben, damit du deine Ruhe hast, sondern damit du einen Geheimnisbrief vom Pumuckl hast. Aber wenn dich das nicht freuen willst, dann bleib eben ungefreut und ungeneugierig und ich werde dir nie mehr schreiben. Der Pumuckl war recht enttäuscht. Er trottete wieder hinauf in die Wohnung und wollte am liebsten die ganze Zeitung und alles Papier zerreißen. Aber es kam ihm vorher noch eine andere Idee. Wenn Meister Eder keinen Brief haben will und kein schönes Vier und kein Kalt, dann soll er es auch nicht haben. Es gibt ja noch mehrere Menschen hier, sogar sehr viele mehrere Menschen. Jawohl! Und alle haben Briefkästen und alle können lesen und alle... Oh. Allen kann ich jetzt schreiben. Das gibt eine große Freude überall. Ich werde der erste in Kuvert-Schreibeklabauter von der ganzen Welt sein. Und so kam es, dass der Zettel mit den krakeligen zwei Wörtern vier und kalt in einen Briefumschlag gestopft wurde und dieser Brief wie vom Wind getragen ins Vorderhaus wanderte und dort in dem erstbesten Briefkasten landete. Es war der Briefkasten von der Frau Steiner. Unter dem Briefkasten aber setzte sich der Pumuckl und wartete. Und es dauerte auch tatsächlich nicht lange. Da kam die Frau Steiner und sah den Brief. Sie öffnete ihn und war, wie sich jeder denken kann, höchst verwundert. Sie drehte den Brief hin und her und schüttelte den Kopf. Und dann gab sie jenen Laut von sich, der den Pumuckl besonders glücklich machte. So was? Was soll jetzt das? Vier kalt? Versteh nicht. Sieht aus wie von einem Kind. Das war das gleiche Zungenschnalzen, wie es der Meister Eder beim Zeitungslesen von sich gibt. Der Pumuckl kam sich so großartig vor, als hätte er eine ganze Zeitung geschrieben. Kein Wunder, dass ihn das zu neuen Taten anregte. Dem Meister Eder erzählt er lieber nichts davon. Erstens war der Pumuckl noch gekränkt und zweitens war sein Gewissen wegen des Briefumschlags doch nicht so ganz rein. Mit großem Eifer begann er aufs Neue, Wörter aus der Zeitung abzumalen. Wörter, von denen er natürlich keine Ahnung hatte, was sie bedeuteten. Buchstabe sieht wie Leiter aus. Ja, wie eine kleine Leiter, mit nur einmal draufsteigen können. Und dann so rund mit so Strich in der Mitte und dann was wie Bierglas ohne Henkel. Und dann wieder etwas wie, wie ist denn das gleich? Wie ein durchgestrichener Strich. Und jetzt also neues Wort suchen. Da eins mit einem Doppelbauchbuchstaben. Doppelbauchbuchstaben, ja. Dann Bierkrug, so. Und das ist... Wer viel Fantasie hat, hat vielleicht erraten, dass der Bierglasbuchstabe ein gedrucktes U ist und der Doppelbauchbuchstabe ein großes B und die Leiter mit bloß einer Sprosse ein H. Die beiden Wörter, die der Pumuckl abschrieb, hatten natürlich wieder keinen rechten Sinn. Das erste hieß nämlich heute und das zweite bunt. Und dieses heute bunt wanderte wieder in ein Kuvert und das Kuvert wieder zu der Frau Steiner. Die hörte diesmal mit gar nicht mehr auf. So musste sie sich wundern. Der Pumuckl hörte es mit Entzücken. Was er nicht mehr hörte, war das, was die Frau im Lebensmittelgeschäft erzählte, als sie für das Abendessen zwei Flaschen Bier holte. Also, du schau mal her, was sagen Sie dazu? Kriege doch heute zwei solche Fetzen. Auf dem einen steht vier kalt und auf dem anderen heute bunt. Schauen Sie das einmal an, was sagen Sie dazu? Mei, das war irgendein Kind. Ja, das haben wir zuerst auch gedacht. Aber das sind ja Zeitungsdruckbuchstaben. Die lernen die ja gar nicht so in der Schule. Mei, was die heutzutage alles lernen, das wissen doch wir nicht. Ja, und nachher, die Kinder schreiben doch sauber auf die Zeilen. Die Buchstaben, die tanzen ja überall umeinander. Gingen sie zu. An einer ist ja ein Detektiv verloren gegangen. Was glauben denn Sie, wer das war? Ein Irrer? Das sieht doch nach einem Irren aus. Und zwar muss das einer sein, der wo sie ins Haus schleicht. Ich hab keinen Schritt gehört. Plötzlich ist wieder so ein Brief da gelingen. Oh, da krieg ich ja gleich eine Ganshaut. Weißt du auch? Und ausgerechnet heute, wo mein Monat da ist, der kommt ja stumms. Also wissen Sie, ich glaub, Sie übertreiben ein wenig. Ich darf mir da gar nichts denken. Das Ganze ist ja keine Drohung oder sowas. Heute bunt, vier kalt. Das ist bloß blöd. Wenn er geschrieben hätte, heute um vier mache ich sie kalt, nachher... Ja, aber wenn der Ihre Ausländer ist, der wo das meint und bloß nicht Deutsch kann, ich gehe zur Polizei. Sie werden doch nicht glauben, dass die einen Wachtmeister vor ihrer Tür stehen, bloß weil da ein Kind umeinander kritzelt. Ja, aber warum kriegen auch gerade ich das? Ja, mei, sowas kriegt man allebei, wenn man Parterre wohnt. Da wird auch allebei klingelt. Und was mir schon alles in meinen Briefkasten geschmissen haben. Kosei ja nicht. Ich sag Ihnen eins, ich geh um 3:30 aus dem Haus und setz mir einen Kaffee rein, bis dass mein Mann heimkommt. Also, das tat ich nicht. Auf der Straße erwischt einer jemand leichter als in der Wohnung, wenn kein Fenster und keine Tür auf ist. Bis da jemand reinkommt, können sie leichter Polizei telefonieren. Aber ich glaub's nicht, dass sie überhaupt was ist. Sie werden nichts mehr sehen und nichts mehr hören. Da hat sich die Lebensmittelhändlerin allerdings geirrt. Der Pumuckl hatte mit der Briefschreiberei ein zu schönes Spiel entdeckt, als dass er damit wieder hätte aufhören wollen. Er machte sich gleich an den nächsten Brief. Diesmal malte er zuerst das Wort Bier, weil das schon ganz schnell ging, und dann nochmal das Wort Vier, weil da ja bloß der erste Buchstabe anders war. Und dann blätterte er eifrig in der Zeitung. So, und jetzt noch ein Geheimniswort aus großer Zeitung. Das ist ein schönes, mit vorne einem Durchstreichebuchstaben und hinten nochmal einem und in der Mitte ein rundes Ei. Sehr schönes Wort. Sieht aus, als würde der erste Buchstabe dem Ei einen Fußtritt geben und als würde der letzte Buchstabe vor dem Ei davonlaufen. Also jetzt mache ich noch einen größeren Fuß hin. So, und jetzt das Ei. So, und jetzt nochmal so. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Wort war? Wie's der unglückliche Zufall will, war der Pumuckl in den Polizeibericht geraten und hatte das Wort Tod abgeschrieben. Und der Brief Bier, Vier, Tod wanderte wieder in den Briefkasten von der Frau Steiner. Könnt ihr euch vorstellen, wie das auf sie gewirkt hat? Ich glaube, wenn der Pumuckl das geahnt hätte, dann hätte er nicht mal in seiner Eigenschaft als Kobold den Brief eingeworfen. Die Frau Steiner wurde bleich und zitterte am ganzen Leib. Dann rannte sie, als würde die Wohnung hinter ihr brennen, ins Lebensmittelgeschäft. Da, da, schauen Sie mal her. Was sagen Sie denn jetzt? Ich bin ganz auseinander, ich bin ganz durcheinander. Ja, was tue ich denn nur? Bier, Vier, Tod. Ja, wie Sie vorhin gesagt haben, jetzt steht's da. Um 4 Uhr soll ich tot sein. Aber warum denn Bier? Das weiß ich nicht. Ja! Natürlich! Bier! Vorhin habe ich doch ein Bier geholt bei einer. Vielleicht will er mich mit einem Bierflaschel totschlagen. Genau so ist. Ich rufe die Funkstreife noch. Die muss mich bewachen, ob's will oder nicht. Darf ich bei einer telefonieren? Aber freilich ging es doch hin. Ja, aber bloß, die können sich doch nicht Tag und Nacht bewachen. Wenn jetzt da um 4 Uhr tatsächlich Funkstreifen kommt, dann weiß doch der Verbrecher, was geschlagen hat. Ach. Er sieht ja einen Streifenwagen da stehen. Ja und? Na, dann wart er halt, bis Streifen wieder abfahrt. Ja, mei, nachher bin ich nie mehr sicher. Mei, ja, mei, wenn nur mein Motor war. Was tue ich denn nur? Ja, das Gescheitste wird sein, ich bleib da bei Ihnen im Laden sitzen den ganzen Nachmittag. Okay. Und rühr mich nicht weg. Also, ich glaube ja eben noch, dass das Ganze irgendeine Geschichte ist, die Kinder ausgeheckt haben. Sie haben irgendwann einmal so einen Sauburm zusammengestacht und da hat er sich das ausgedacht. Wissen Sie, was ich tat? Nein. Ich tat mir mit dem Stecker hinter dir stehen und den Burschen auflauern. Und dann tat ihn auch so verwolken, dass der in seinem Leben nicht mehr solche Zedeln schreibt. Ja, das tat ich schon auch, wie mein Mann da war. Aber allein kann es sein, dass ich dem nicht her werde. Und was nachher? Ja, freilich, ein Mann war schon gut dabei. Sieh, ich habe eine Idee. Oh. Ja, ging es doch zu mir dahinter. Der hilft einer bestimmt. Und fürchten tut sich der vor keinem Buben. Und Kraft hat er auch. Ja, der Äder. Ja, da haben Sie recht. Von dem seiner Werkstatt aus kann man ja meine Wohnung gut beobachten. Weil, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Und Holzscheiteln hat der Äder auch nur, um denjenigen einen Denkzettel zu verpassen. Ja. Derjenige, der einen Denkzettel verpasst bekommen sollte, war aber bereits dabei, den nächsten Brief zu schreiben, nachdem er höchst verwundert die Frau Steiner hatte davonrennen sehen. Das Abmalen der Buchstaben aus der Zeitung allerdings begann ihn schon ein bisschen zu langweilen. Er kritzelte schon ziemlich schlampig die paar Wörter hin, die er nun schon konnte. Bier, Vier und Tod. Nur das in das Kuvert stecken machte ihm noch den gleichen Spaß und selbstverständlich auch das in den Briefkasten werfen. Doch als er diesmal mit dem Kuvert in der Hand hinauslaufen wollte, kam gerade der Meister Eder dazu. Halt, Pumuckl, wohin pressiert's denn gerade so? Was hast denn da in der Hand? Ach, ich hab da bloß ein bisschen ein Kuvert genommen. Ach so, krieg ich jetzt meinen Brief? Nein, du bekommst keinen Brief, weil du geseufzt hast und weil du überhaupt keinen Brief willst, sondern bloß immer deine dumme Ruhe. Ja, wer kriegt denn den Brief nachher? Jemand, der zitt macht und große Augen macht. So, wohl, ja. Also ob ich das mit den großen Augen schaff, das weiß ich nicht. Aber das mache ich schon, wenn ich lies, dass du brav bist oder dass du ein Bier willst. Habe ich ja gar nicht geschrieben. Ich habe ja was ganz anderes geschrieben. Große Geheimniswörter aus großen Zeitungen, jawohl. Ja, und die darf ich nicht lesen. Ich will den Brief, will ich aber in den Briefkasten werfen. Ja, wirfen halt gleich da rein. Ich hole ihn dann schon raus. Ja, und du liest mir dann auch vor, was ich geschrieben habe und du läufst nicht davon? Ja, warum soll ich denn davonlaufen? Weiß ich nicht. Ich werf's mal rein, ja? Also gut, mach's nur. Und ich hol den jetzt dann raus, gell? So. Ja, und jetzt musst du ihn vorlesen. Ja, jetzt lese ich ihn vor. Also lass sehen. Ja. Bier, Tod, Vier. Ja, wie kommst denn du auf das Wort Tod? Ach, das Wort heißt Tod. Ja. Oh, und ich hab gedacht, dass das ein lustiges Eierwort ist. Und dabei ist es ein so trauriges, dass ich nicht mal hören mag. Oh. Ja, Grüß Gott, Herr Eder. Ja, grüß Gott. Herr Eder, bitte schön, Sie müssen mir helfen, eine Chance, was ich da für einen Drohbrief gekriegt habe. Drohbrief haben Sie gekriegt. Und ich bin ganz allein daheim. Mein Mann kommt erst um 6. Ja, und? Und um 4 will mir einer umbringen. Was umbringen? Und von da aus, da kann man doch den beobachten, wenn er kommt. Ja. Und wenn es ein Kind ist, ein sauberer Dreck, dann müssen Sie ihn verdreschen. Ja, jetzt passen Sie auf, mal langsam vorerst, gell? Also, wer meinen Sie, wie Sie da Sie umbringen? Sie helfen mir doch, Herr Eder. Ja, freilich, ja. Aber... Sie haben ja so einen Zettel in der Hand. Ja. Ganz den gleichen. Und sagen Sie mal her. Ja, was ist los? Ja. Da? Bier, vier, ja. Tod steht da drauf. Mhm. Ein Irrer geht um nichts anderes. Also, nein, ich bin kein Frau. Irrer. Das jetzt war nur aus. Ja, ja, ich bin ja so froh, ja, dass ich wenigstens nicht allein umgebracht werden soll. Aber wer will uns denn umbringen? Ja, verstehen Sie denn gar nichts? Da lesen Sie ja heute bunt. Das ja heißt, dass heute noch bunt zugeht. Mhm. Und da vier kalt. Dass um 4 jemanden kalt macht. Aber geh. Und da Bier, 4 tot. Das können Sie ja noch selber ausrechnen. Um 4 soll das alles passieren. Wahrscheinlich mit einer Bierflasche. Nein, das darfst du nicht alles geben. Nein, das muss Sie doch nur lachen können. Das verstehe ich nicht. Das ist gar nicht zum Lachen. Wenn Sie wüssten, nein, sowas. Er lacht. Ich verstehe Sie. Sie müssen ja sowas denken. Die Wörter sind ja wirklich in dem Zusammenhang sautum. Ja, wissen Sie denn, wer das geschrieben hat? Ja, freilich. Und ich kann Sie ganz beruhigen. Der ist so klar, dass er nicht einmal eine Bierflasche heben kann, ganz ja zu schweigen von der Mitzuschlung. Ich kann ein Bierflasche. Wenn der jemand was antut, nachher nicht recht viel mehr, als dass er was runterschmeißt oder versteckt. Sie können ihn beruhigen. Also du, ein Kind. Ja, ich hat sie ja so brav beschäftigt. Und ich hab so schön arbeiten können dabei. Dass es in ihrem Briefkasten steckt, das hab ich natürlich nicht gewusst, gell? Ja, aber wie kommt er gerade auf solche Wörter? Tod. So was darf man doch einem Kind nicht angelassen. Das hat er aus der Zeitung abgemalt. Aha. Nur das Wort Bier hab ich ihm gesagt, wie man schreibt, weil er so gern trinkt. Und ich bin brav, hab ich ihm auch gesagt. Aber das hat er nicht einer geschrieben. Ja, das hätte ich lieber gelesen, das dürfen Sie mir glauben. Also, da müssen Sie vielmals entschuldigen, gell? Ja, ist schon recht, Herr Eder. Also, so ist jedenfalls besser, als wenn es ein Narrischer gewesen wäre. Ja, freilich. Na, kann ich wieder beruhigt heimgehen? Ja, ganz und gar beruhigt. Und wenn ich wieder so einen Brief kriege, dann weiß ich jedenfalls, woher er kommt. Also, führt denn der gut, Herr Eder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, gar nicht weiß sie, woher er kommt. Kein bisschen weiß sie, was. Ja, es ist ja gar nicht notwendig. Vielleicht hat es nachher noch mehr erschrecken, weil es mich für den Irren hält. Und sie kriegt auch keinen Brief mehr. So dumme Sachen habe ich doch gar nicht geschrieben, wie sie gesagt hat. Na ja, geschrieben hast du schon was, was man hat so auffassen können. Wieso? Weißt du, Pumuckl, ja? Das mit dem Schreiben, das ist eine heikle Sache. Warum? Ja, da gibt's leicht Missverständnisse, weil sie oft der andere was denkt, was man nicht gemeint hat. Ah, da musst du noch viel lernen. Ja, wie viel muss ich denn da noch ungefähr? Ja, jahrelang und das jeden Tag. Jahrelang? Ja. Das war sehr lang. Und wenn ich jetzt nur lesen lerne? Ja, da brauchst du genauso lang. Weißt du was? Du, dann lerne ich lieber zuhören, ja? Ja? Das ist nämlich viel einfacher. Weißt du, wir machen das jetzt so. Du liest und aha, ich höre zu. Und du schreibst und ich werfe es in den Briefkasten. Ja. Und du schreinerst und ich dichte. Gut. Und aus ist die Geschichte. Das reimt sich wieder mal. Ja, damit war die Geschichte auch wirklich aus. Es hätte uns alle ja auch sehr gewundert, wenn der Kobold plötzlich lesen und schreiben könnte. Nur eines ist ihm geblieben. Das Wörtchen brav kann er immer noch schreiben. Und das ist gut, denn bisweilen ist es für ihn leichter, brav zu schreiben, als brav zu sein. Darin unterscheidet er sich natürlich wesentlich von euch. Oder irre ich mich da? Nun, sei es drum. Wie die Geschichte von Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht, das hört ihr dann das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederhören.